jetzt lauf ich nach, dir sofort flieg ich nach. Ich geh nie von dir fort, denn ich lieb dich. Und es ist auch am schönsten bei dir. Hab ich's manchmal sogar bisschen schwer mit dir, dennoch teil ich mein Herz und noch mehr mit dir. Ich geh nie von dir fort, denn ich lieb dich. Und ich bet mir ein, du liebst mich auch. Ich bet mir ein, du liebst.